ein wenig Leichtsinn und auch ganz einfach Pech ins Spiel. Wir fangen an mit einem Kriminalhörspiel aus der DDR. Es trägt den rätselhaften Titel »Sein einziger Brief« und handelt von einem Mann, der nicht schreibt. Ein kleiner Tipp vorab. Wenn Sie sich jetzt schön eingekuschelt haben, dann können Sie getrost der stimmungsvollen Musik entgegenfiebern, denn sie wird einige Male Ihr Blut gefrieren lassen. Ich habe Sie gewarnt. Dieser Nebel, die reinste Waschküche. Man sieht ja kaum die Baumstämme. Heute Mittag ist der Nebel weg. Das Wetter schlägt um. Es kommt Wind auf. Und er bringt Frost. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ach, gehen Sie schon immer vor zum Birkengrundspranger. Bis zur Jagdhütte ist es doch nur ein Sprung. Ich mache das hier schnell allein und komme danach. Hm? In Ordnung. Bis gleich vorbei. Na, hoffentlich gibt's keinen Sturm. Oh. Was war denn das? Was hängt denn da? Hilfe. Spranger. Hierher. Spranger! Hilfe. Danke, Doktor. Genosse Schmidt wird gleich bei Ihnen sein. Unser Doc hat einen vorläufigen Befund, Carsten, wenn du dich mal kümmern wolltest. Ordnung, Genossin Oberleutnant. Bin so gut wie weg. Frau Bartsch, ich heiße Lore Stein und werde die Ermittlungen leiten. Hm. Fühlen Sie sich nach dem Kaffee besser? Danke. Es geht mir ganz gut. Dann sagen Sie mir bitte, wie Sie den Toten fanden. Was haben Sie heute früh im Wald gemacht? Ich wollte nach den Futterstellen sehen, weil wir bald Frost kriegen. Ich bin Revierförster. Es war ziemlich dunstig zwischen den Bäumen. Vom Stausee stieg Nebel auf. Ja, und weiter? Ja, ich habe nicht gesehen, dass da einer hing an der Buche. Vielleicht... Gott, bin ich mit der Schulter an ihn gestoßen, dass er sich bewegte. Die Augen, schrecklich. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen an der Jagdhütte oder in der Umgebung? Dort stand ein Auto. Ja, mein Gott, ich habe darauf gar nichts geachtet. Ja, weil ich glaubte, dass er noch zu retten wäre. Der Herr Fromm, ich bin wie eine Verrückte gerannt. Dabei war er schon kalt und steif. Als ob ich den Verstand verloren hätte. Ja, der Schreck. Wieso haben Sie aber sofort gewusst, dass der tote Alexander Fromm ist, trotz der Nebeldämmerung im Wald und trotz Ihres Schrecks? Waren Sie näher mit ihm bekannt? Ich? Nein. Ja, wegen Holz haben wir einmal verhandelt. Na, den Direktor unserer Möbelfabrik, den kennt ja jedes Kind in Schwartenberg. Das stimmt. Und er ist, ich meine, er war doch sehr... attraktiv. Oh, ich möchte ja nicht direkt stören. Einen Moment, bitte, Herr Schmidt. Ja. Sie können jetzt gehen, Frau Bartsch. Morgen müssten Sie dann nur noch das Protokoll unterschreiben. Ja. Dann Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fromms Brieftasche. Mit Dokumenten und rund 600 Mücken. Beraubt worden ist er also nicht. Hm. Was ist mit dem Schreibblock, der in seiner Hütte gefunden wurde? Ist noch im Labor. Auch der Berg verbranntes Papier aus dem Ofen. Bloß, ob unsere Spürnasen da was heraus offenbaren Carsten, werden. Carsten, du schaffst mich. Hm. Was sagt der Arzt? Ein Widerspruch ist aufgetaucht. Der Tod trat durch Strangulieren ein, das steht fest. Aber Fromm hat auch eine starke Prellung an der Stirn und Abschürfungen an den Händen. Dafür gibt's angeblich keine Erklärung. Angeblich? Hm. Du hast eine. Natürlich. Man braucht sich doch nur die Oberbekleidung anzusehen. Hosen und Anorak total verdreckt. Fromm war in eine Klopperei verwickelt. Ach, unmöglich, dazu war er gar nicht der Typ. Na, dann ist er eben niedergeschlagen worden. Die Täter, ich gehe von mehreren aus, haben ihn in seinem eigenen PKW in den Wald gefahren und einen Selbstmord vorgetäuscht. Ein Racheakt. Vielleicht wegen Weibergeschichten. Frauen fallen als Motiv weg. Wieso? Der Mann war zwar der Traum unzähliger Damen, aber da hat sich nicht das Geringste getan. Woher willst du das wissen? Du, ich wohne seit 8 Jahren mit den Fromms Tür an Tür. Etwas hätte ich bestimmt gemerkt. Hm. Nun werden andere Gründe da sein. Von uns wird exakte Ermittlung verlangt, auf der Basis von Fakten. Manchmal fehlt dir einfach das Menschliche, Lore. Du bist wie dein Name, Stein. Leider nicht. Ich... Naja, es hilft nichts, ich muss die Frau aufsuchen. Vielleicht sollte ich das übernehmen? Nein, nein, mich kennt sie. Unsere Zwillinge waren auch bei ihren Behandlungen. Claudia Fromm ist eine wunderbare Kinderärztin. Ich's vergesse. Vom Doc soll ich dir sagen, dass er Frau Fromm bereits unterrichtet hat. Was? Von Kollege zu Kollegin, Mensch, sozusagen. Das hat noch gefehlt. Das war ja sicher gut gemeint, aber... Also ich fahre jetzt los und anschließend ins Möbelkombinat. Du kümmerst dich weiter um die Spurensicherung. Die Genossen sollen sich Fromms Moskvitsch gründlich vornehmen und auch den Zufahrtsweg zur öffentlichen Straße. Soll das heißen, dass du meiner Version folgst? Das wäre zu viel behauptet. Ich fege sie nur nicht vom Tisch. Im Betrieb meines Mannes habe ich vorhin angerufen. Nun bin ich dabei, die Papiere für die Formalitäten herauszusuchen. Sie sind gefasst. Ich muss Sie bitten, mir einige Fragen zu beantworten. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich weiß nur, dass mein Mann ums Leben gekommen ist, auf sehr unschöne Art. Aber warum und weshalb? Ich stehe selber vor einem Rätsel. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesprochen? Am Freitag, so gegen 17 Uhr, als er sich plötzlich entschloss, in seine Hütte zu fahren. War er anders als sonst? Bekümmert, verzweifelt oder stark deprimiert? Mein Mann und deprimiert. Kummer und Verzweiflung, das waren für ihn reine Fremdwörter. So etwas hat er gar nicht an sich herangelassen. Es gibt Probleme, die nicht danach fragen, ob man sich mit ihnen beschäftigen möchte. Geben Sie sich keine Mühe, Frau Stein. Er hatte seinen Standpunkt. Alles auf der Welt lässt sich mit Willen und Energie vernünftig lösen. Danach hat er gehandelt. Immer. Und doch scheint ihm das Leben plötzlich zu schwer geworden zu sein. Wir schließen zwar ein Fremdverschulden noch nicht aus, doch allem Anschein nach... Warum haben Sie Ihren Gatten eigentlich nicht begleitet? Die Hütte ist mir zuwider. Und er zog sich doch nur zurück, um irgendwelche Betriebsfragen zu durchdenken oder neue Projekte zu prüfen. Oft? Mein Gott, ja! Ich finde, man sollte die Eigenheiten des anderen achten, besonders in der Ehe. Wir haben keine betrieblichen Unterlagen gefunden. Nur diesen Block hier. Der ist leer. Der Kugelschreiber hat an einer Stelle durchgedrückt, sehen Sie? Erkennen Sie die Handschrift Ihres Gatten? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ja, bitte vergleichen Sie mit einem Brief. Ich besitze keinen Brief, nicht mal einen Zettel. Wie? Alex hielt persönliche Mitteilungen für Unsinn. Schrieb er Ihnen auch nicht von seinen Reisen? Er rief höchstens an. Und auch das nur, wenn er sich über ein schlechtes Hotelzimmer ärgerte oder Langeweile hatte. Im letzten Jahr brachte er mir Geschenke mit. Plötzlich bekam er eine Schwäche für Schnitzereien und kostbare Gläser. Wissen Sie, wie er zu seinen Kollegen stand? Da bin ich nicht im Bilde. Alles, was mit diesem Möbelkombinat zusammenhing, das... ehrlich gesagt, es hat mich absolut nicht interessiert. Haben Sie sonst noch Fragen? Nein. Wenn Sie in den nächsten Tagen Hilfe brauchen, Frau Doktor, wir sind Nachbarn. Danke. Aber es wird nicht nötig sein. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Ich hätte eigentlich noch eine Sitzung, die muss ich erst absagen. Kann machen. Oberleutnant Stein, Kreispolizeiamt Schwartenberg. Herr Kombinatsdirektor, ich komme... Ja, wegen dieser schlimmen Geschichte, ich weiß. Ja. Tja. Also ich werde das nie begreifen. Der Fromm und sich aufhängen. Das ist so ein Irrsinn. Ein Mensch wie ein Dampfhammer, ein Durchreißer. Vielleicht hat er Konflikte im Arbeitsbereich. Ach, dass ich nicht lache. Der Schwartenberger Laden ist zwar alt, aber absolut zuverlässig. Wir haben den Direktor gerade für eine hohe Auszeichnung vorgeschlagen. Man bringt sich doch nicht um, wenn man einen Orden erwartet. Ich war noch nicht in solcher Lage. Manchmal hat es mich ja geärgert, das Gerede im Kombinat. Alexander der Große, Alexander der Unfehlbare. Wer ist denn ganz frei von Neid? Aber jetzt, wie soll ich den Mann ersetzen? Alexander der Unfehlbare. Ich finde, das klingt nicht gut. Hatte Fromm Feinde? Er war konsequent und duldete keine Scharwenzler um sich herum. Dafür hat ihn mancher nicht gerade innig geliebt, aber Feinde. Und Freunde? Waren Sie mal Freunde? Also, das haut mich um. Was haut Sie um, Herr Kammerer? Ja, dass mir das jetzt erst auffällt. Der hatte keine Freunde. Moment, ich will Sie nicht beschwindeln. Einen hat es gegeben, den Gabler, Fred Gabler. Ein bisschen eigenartig war die Geschichte aber. Erzählen Sie doch bitte, das interessiert mich. Also vor 6 Jahren etwa hat der Gabler beim Fromm im Betrieb angefangen, als Entwicklungsingenieur. Der Mann ist spitze und die beiden verstanden sich auf Anhieb. Plötzlich aber, das ist noch keine 2 Jahre her, wollte er weg aus Schwartenberg. Warum? Tja, warum? Luftveränderung, hat er angegeben. Dass er raus will aus dem Trott, größere Aufgaben braucht. Gemunkelt wurde zwar allerhand von einem Zerwürfnis, aber na, das gehört nicht her. Das könnte von Bedeutung sein. Über Klatsch rede ich nicht. Das war ja auch nichts dran an den Geschichten. Sind Sie sicher? Vollkommen. Also Fred Gabler ging in unseren Leipziger Betrieb, aber er kam alle Nase lang zu Besuch. Und wenn sich die beiden auf einer Konferenz trafen, haben sie Stunden, ach, was sage ich, nächtelang haben sie zusammengehockt. Am besten, sie würden selber mit ihm sprechen. Und wie kann ich ihn erreichen? Die Sekretärin schreibt es Ihnen gleich auf. Ja, aber da wäre noch was. Ich möchte eine Bitte an Sie. Ja? Also was sich auch rausstellt über den Tod von Alexander Fromm. Versuchen Sie alles, dass es kein unnötiges Gerede gibt. Darum möchte ich Sie bitten. Wir werden unser Möglichstes tun. Ja, hab ich verstanden, verdammt nochmal. Ende. Ja, bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Moment! Ich habe gerade ein Gespräch auf dem anderen Apparat. Ja, nein, Entschuldigung, ich bin wieder dran. Ja, na gut, nichts zu machen, danke. Teilnehmer, sind Sie noch da? Wie? Morgen früh? Seid ihr da, ein Ferienheim oder ein Kindergarten? Umgehend, habe ich gesagt. Was? Meine Güte, was für eine Hektik. Ja, setz dich mal, Lore. Ich hatte recht. Jetzt riecht es nicht nur nach Verbrechen. Jetzt, dein untadeliger Fromm. Du hast eine neue Spur? Ja, nur die zweite Person in diesem Zwei-Mann-Stück ist verschwunden. Weg. Spurlos. Spurlos gibt es nicht. Bitte mal der Reihe nach. Fromms Moskvitsch. Auf dem Rücksitz haben sich Blutflecke gefunden. Von ihm sind sie nicht. Eine völlig andere Blutgruppe. Dazu ein Haarbüschel. Blond. Und die Motorhaube des PKW ist eingedrückt. Er kann einen Unfall gebaut haben. Vergiss nicht die Prellung an seiner Stirn. Sicher ist, dass in seinem Wagen ein Schwerverletzter lag. Der hätte in einer Klinik oder einem Ambulatorium auftauchen müssen. Ist aber nicht. Du hast dich bei der Verkehrspolizei erkundigt. Die Ohren sind mir schon abgewelkt. So oft habe ich mir anhören müssen. Keine Vorkommnisse. Ein traumhaft ruhiges Wochenende. Das Ideal aller weißen Mäuse. Ein paar Meldungen stehen zwar noch aus, aber... Was willst du tun? Wenn ich das auf Anhieb wüsste. Fahndung ist nicht drin, mangels Angaben zur Person. Also eins weiß ich genau. Fromm wäre in gar keinem Fall irgendwo hingefahren, um einen Konflikt auszutragen. Der Unbekannte ist zu ihm gekommen. Wir werden also die Umgebung der Jagdhütte in größerem Umkreis untersuchen lassen. Und zwar noch in dieser Nacht. Du leitest die Aktion. Bitte die Zeugin Maria Bartsch um ihre Mithilfe, sie kennt die Gegend genau. Ausgerechnet. Die grault sich doch im Dustern. Ach komm, heute Morgen stand sie unter Schockwirkung. Ja, ja, wie du meinst. Und bevor ihr anfangt, rufst du bitte in Leipzig an. Hier steht der Betriebsanschluss, das ist die Privatnummer. Der Mann heißt Fred Gabler. Gabler, Er soll sich morgen für uns bereithalten. Mach ich alles. Ich spring auch vom Rathausturm, wenn's verlangt wird. Carsten, bitte, ich muss mich ein zweites Mal mit Claudia Fromm unterhalten. Was? Ja. Ach, wie hat sie reagiert? Verschlossen. Sehr verschlossen. Dr. Claudia Fromm verschweigt mir irgendwas. Das lässt mir keine Ruhe. Frau Stein. Mein Gott, lässt man mich denn nirgends in Ruhe? Ich habe an Ihrer Wohnung geklingelt. Sie waren nicht zu Hause. Kann ich nicht zum Nachtdienst gehen, meine Arbeit tun? Aber wenn ich geahnt hätte, dass mich die Polizei bis in die Klinik verfolgt... Frau Dr. Fromm, ich tue auch nur meine Arbeit. Verzeihen Sie. Heute Vormittag sagten Sie, dass Ihnen die Kollegen Ihres Mannes gleichgültig waren. Gilt das auch für Herrn Gabler? Auf diese Frage habe ich gewartet. Ja, ich weiß. Für die Polizei darf es kein Tabu geben, auch nicht in den persönlichsten Dingen. Ich wollte meinen Kaffee aufbrühen. Nehmen Sie auch eine Tasse. Gern. Fred Gabler ist kein Kollege schlechthin. Ich schätze ihn als Freund der Familie. Als selbstlosen und verlässlichen Freund. Wenn er Ihnen mehr gesagt haben sollte. Dazu müsste ich ihn erst mal kennen. Sie haben ihn nicht gesprochen? Nein. Aber das war für... Wissen Sie... Das war die einzige Erklärung für mich, dass er von Ihnen aufgehalten wurde. Sie haben ihn erwartet? Ja. Wann? Ich habe telegrafiert, sofort nachdem ich erfuhr, was mit Alex... Am frühen Abend spätestens hätte er in Schwartenberg sein müssen. Warten Sie, ich nehme Ihnen das ab. Mir zittern die Hände. Ekelhaft. Fred meldet sich nicht. Warum haben Sie sich gerade an ihn gewandt? Fred steht mir von allen Menschen am nächsten. Ich wollte zu ihm gehen nach der Scheidung. Alex und ich waren uns längst einig. Wir hatten vor, die Klage gemeinsam einzureichen. Ach. Es schienen keine Hindernisse zu geben. Für mich waren Sie beide das ideale Ehepaar. Weil wir uns nicht gestritten haben. Frau Stein... Wo es keine Bindungen mehr gibt, wird es sehr still. Ich bin kein lebloser Gegenstand, den man nach Belieben vorholt und wegstellt. Wenn wir wenigstens Kinder gehabt hätten. Sie haben... Ja, meine Arbeit, ein Beruf nur für Kinder, genau. Genau das war sein ständiges Argument. Nur ist es keins. Meine kleinen Patienten werden eines Tages gesund und dann gehen sie wieder. Da bleibt eine Leere. Alex wollte das nicht begreifen. Ein Kind braucht Verantwortung und kostet Zeit. Von beidem hatte er nicht genug. Er lebte mit seinen Bettgestellen, Schrankwänden, Klapptischen. Dazwischen war ich eingeordnet. Als eine Art Schlafraummöbel. Wusste Ihr Mann, dass Sie und Gabler... Er hat es geahnt, als Fred nach Leipzig zog, um unsere Ehe nicht zu gefährden. Vor kurzem, als wir über die Scheidung sprachen, habe ich es ihm gesagt. Ihr Entschluss kann ihn schwer getroffen haben. Die Folgen seelischer Krisen. Dazu war Alex viel zu robust. Glauben Sie, er hätte auch nur den geringsten Versuch gemacht, mich zu halten. Er sprach von einer vernünftigen Lösung. Frau Stein, ich habe heute gegrübelt, bis ich es nicht mehr aushielt und in die Klinik gelaufen bin. Was Alex jetzt getan hat, kann nur mit dem Möbelwerk zusammenhängen, mit dem er in Wirklichkeit verheiratet war. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Für Sie. Oberleutnant Stein, ich verstehe. Richtig, Carsten, du musst Taucher anfordern. Alles andere später. Was denn noch? Ach so. Danke, Ende. Das ist etwas passiert, ja? Ihr Mann hatte vor seinem Tod einen Unfall. Ein Unfall? Ich muss mich verabschieden. Sollten Sie Herrn Gabler sehen oder von ihm hören, bitte benachrichtigen Sie uns umgehend. Ja, natürlich, ja. Wir konnten ihn in Leipzig nicht erreichen. Er ist in der Nacht zum Sonntag verreist. Am diesseitigen Ufer ist der Stausee tief. Ob die Taucher das schaffen, Frau Stein? Unsere Leute sind ganz andere Situationen gewöhnt. Hier nach rechts! Nach rechts! Und nachlassen! Lasst doch nach! Hört ihr schwer! Oben am Felsen haben ihre Genossen Blutspuren gefunden. Also mir wären die entgangen. Aber die Schleifspur im Ufergebüsch, die ist mir sofort aufgefallen. Ja, vielen Dank auch, Frau Bartsch. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Wie sind Sie eigentlich auf diesen Weg gekommen? Vielleicht, weil ich ihn gar nicht mag. Unsere Forstarbeiter schleppen hier manchmal Stämme. Das ist die reinste Artistik. Und für Fahrzeuge ist er sonst gesperrt? Ja, aber er ist die kürzeste Verbindung zwischen Hohenmoor, das ist ein Dorf gleich in am Wald, und dem Bahnhof Schwadenberg. Ortskundige laufen ihn oft. Ja, und die Jagdhütte liegt so etwa auf der Hälfte der Strecke. Mhm. Hören Sie, das Boot kommt näher. Oh, scheußlich, das nasskalte Wetter. Überhaupt, wenn man übermüdet ist, konnten Sie wenigstens ein bisschen schlafen. Kein Auge habe ich zugetan. Ich wurde diesen entsetzlichen Anblick nicht los. Warum hat er das bloß getan? Genossin Stein? Ja? Lore! Hier bin ich! Lore? Ja. Wir haben die Leiche gefunden. Der Ausweis steckte in der Tasche. Fred Gabler. Er ist gefunden worden. Ja. Frau Dr. Fromm, sprechen Sie nicht weiter. Als ich Fritz zu mir rief, lebt er schon nicht mehr. Hier, bitte. Ein Brief? Von wem? Von Alex. Er kam mit der Zeitung. In Hohenmoor aufgegeben. Der Poststempel ist von gestern. Sein erster und letzter Brief. Nehmen Sie ihn aus dem Umschlag. Er kann für die Polizei wichtig sein. Sie erlauben, dieser Brief, Claudia, ist keine Bitte um Verzeihung. Er wurde einfach notwendig. Am Ende soll und darf es keine Unklarheiten geben. Bitte lesen Sie laut. Ich habe dich immer gebraucht, Claudia, und ich liebe dich auch jetzt noch. Darüber reden, wie andere reden, konnte ich nie. Und meine Versuche, es dir zu zeigen, hast du nicht bemerkt oder missverstanden. Weißt du, warum ich mich gegen ein Kind gewehrt habe? Ich hatte Angst, es entfremdet dich mir noch mehr. Bitte, so geht das nicht. Sie quälen sich. Ich werde den Brief mitnehmen und spätestens morgen... Bitte, bitte lesen Sie! Ich will mich an den Inhalt gewöhnen, denn ich werde damit leben müssen. Mit Fred hatte ich mich für Sonntag früh in der Hütte verabredet. Ich wollte ihn bitten, dass er mir meine Frau nicht wegnimmt. Weil ich die Ungeduld nicht ertrug, fuhr ich ihm entgegen. Der Morgen war neblig. Als Fred vor mir auftauchte, konnte ich den Wagen nicht mehr halten. Fred wurde gegen den Felsen geschleudert. Er ist sofort tot gewesen. Der Obduktionsbericht bestätigt das. Wir glaubten zuerst an ein Tötungsvergehen, aber es war ein Unfall. Soll ich den Rest auch noch? Ja, bitte. Warum ich Fred zum See hinuntertrug, kann ich nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich mehrmals gestürzt bin. Später kam ich zu mir und begriff, dass ich meinen besten Freund getötet und dich damit endgültig verloren habe. Die rechtlichen Folgen würde ich ertragen, aber der Gedanke, dass mir nun auch noch meine Arbeit genommen wird... Ich kann nicht mehr. Frau Stein, wie lange... Was kommt von Ihrer Seite noch auf mich zu? Wenn ich Sie recht verstehe, möchten Sie schnell fort von Schwartenberg. Nein. Ich werde in der Klinik bleiben. Bei meinen Kindern. Was ich fürchte, sind weitere Untersuchungen, das Gerede in der Stadt, der Klatsch, dieser Klatsch. Ja, ich weiß, Wir haben auch schon darüber gesprochen. Wir werden unser Möglichstes tun, dass es kein unnötiges Gerede gibt. Ja, der Klatsch. Davor haben sowohl die Frau Dr. Fromm als auch der Leiter des Möbelkombinats anscheinend große Angst. Und vielleicht hat das in einem Hörspiel aus der DDR eine ganz andere Bedeutung, als es jetzt haben kann. Wer weiß, ob die angesehene Kinderärztin Fromm in ihrer Position bleiben kann, wenn man erfährt, was wirklich ihrem Mann widerfahren ist. Dieses Kriminalhörspiel trägt den Titel »Sein einziger Brief«, geschrieben hat es Barbara Neuhaus und es war eine Produktion vom Rundfunk der DDR aus dem Jahre 1980. Die Schauspieler waren Friederike Aust, Gunther Naumann, Birgit Edenharter, Ruth Gloss, Wolfgang Ostberg, Erik Weldre, Ton Eva Lau. Regie führte Ingeborg Mitschinski, die vielen von ihnen auch als begabte Schauspielerin bekannt sein dürfte. Tragisch, dass ein Mann darauf warten muss, zu sterben, bevor er überhaupt in der Lage ist, zu seinen Gefühlen für seine Frau zu stehen. Das schreit so sehr nach Mangel an Kommunikation, dass es einem fast unangenehm wird. Wären da nicht die tollen Musikfetzen, die uns in regelmäßigen Abständen eine Stufe tiefer unter die Decke kriechen und nach dem Teebecher greifen lassen. Aber so etwas soll es durchaus geben. Ein Partner, der nie an seine Partnerin schreibt. Nach dem Schreibabstinenzler wenden wir uns nun einem zu, der fast nur schreibt. Es ist nämlich sein Beruf. Und wenn er dies nur täte, hätten wir wahrscheinlich gar keinen Fall. Aber seien Sie unbesorgt. Der Mann hat noch einiges drauf. Achten Sie auf das schöne Geräusch der mechanischen Schreibmaschine und die wohlbekannten Darsteller der Charakterrollen. Wie siehst du denn aus? Lass mich rein. Was ist denn passiert? Bist du betrunken? Es ist 10 Uhr vormittags. Wo warst du die ganze Nacht? Er hat mich niedergeschlagen. Wer? Hast du erkannt, wer es war? Nein. Man hat mir das Geld geraubt. Jemand muss mir am Wechselschalter beobachtet haben und ist mir dann auf die Straße gefolgt. Warst also wieder spielen? Ich hätte den Mantel und die Hosen in die Reinigung bringen müssen. Ich gebe mich duschen. Mein Name ist Johnny Glücksburg. Tja, was für ein Zufall. Mein Vater war ein alkoholsüchtiger Verkehrspolizist, der mich und meine Mutter schlug, wenn er betrunken war. Kurz nach meinem 11. Geburtstag verließ mein Vater die Familie. Er zahlte uns keinen Unterhalt. Und meine Mutter nahm den Job hinter der Bar eines Nachtclubs an. Ich wusste nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Schwänzte die Schule, brach Zigarettenautomaten auf, klaute ab und zu ein Auto und fuhr damit so lange rum, bis kein Benzin mehr im Tank war. So vergingen die Jahre. Schließlich wurde ich erwischt und in ein Erziehungsheim eingewiesen. Dort absolvierte ich eine Lehre als Schriftsetzer. Nach der Entlassung arbeitete ich auf dem Bau und begann Drogen zu nehmen. Ich rauchte Haschisch, sniffte Heroin und entdeckte, dass man durch Rauschgifthandel leichtes Geld verdienen konnte. Doch eines Tages wurde ich beim Schmuggeln von Heroin verhaftet und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem ich entlassen worden war, nahm ich ein Bekannter in die Spielbank mit. Ich hatte von Anfang an Glück. Und je öfter ich in die Spielbank ging, desto schneller vermehrte sich mein Geld. Ich hatte Freundinnen, Geld. Es ging mir gut. Die Geldscheine, ein richtiges Bündel, trug ich immer in der Brusttasche meines Hemdes bei mir. Und dann kam die Nacht, in der ich Spiel um Spiel verlor. Ich packte immer höhere Einsätze auf den Tisch und verlor schließlich all mein Geld. Am nächsten Tag besorgte ich mir einen Tränengasrevolver, stürmte in eine Bank und zwang die Angestellten, mir meine Plastiktüte mit Geldbündeln vollzustopfen. Ich kaufte mir neue Kleider, schicke Möbel, einen Farbfernseher und eine teure Musikanlage. Ich ging wieder in die Spielbank, verlor erneut und überfiel kurz darauf wieder eine Bank. Im Spiel wagte ich immer höhere Einsätze, verlor immer mehr Geld und musste immer häufiger eine Bank überfallen. Der 11. Banküberfall ging schief. Ich wurde überwältigt, kam in Untersuchungshaft und wurde schließlich zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Worüber schreibst du? Über Johnny. Gehen wir heute Abend zusammen ins Kino? Nein, ich muss noch weg. Wohin? Wohin schon? Bleib hier, Christopher. Ich muss gehen, das Taxi wartet. Die 17, schwarz. 40 auf Rot. Die 31, schwarz. 80 auf Rot. Die 4, schwarz. 160 auf Rot. Die 11, schwarz. 320 auf Rot. Die 33, schwarz. 640 auf Rot. Die 8, schwarz. 1280 auf Rot. Die 17, schwarz. 2560 auf Rot. Die 10, schwarz. 5120 auf Rot. Die 13, schwarz. Was ist hier los? Setz stur auf Rot, verdoppelt, wenn er verliert. Und? Seit 9 Spielen erscheint nur noch schwarz, wie verhext. Lautes Durcheinanderschreien, ohne sich zu sehen, ohne einander zu verstehen. Es ist mir ergangen wie Johnny. Hell erleuchtete Schaufenster, grinsende Puppen. Wenn ich weiter seiner Spur folge. Angela? Bist du noch wach? Hast du gewonnen? Nein, verloren. Wie viel? Wie viel? Alles. Was soll das heißen? Hast du keine Ohren? Vielleicht hättest du Johnny nicht zum Verlierer stempeln sollen. Glaubst du, er rächt sich an mir auf diese Weise? Ich werde dir jedenfalls kein Geld mehr leihen. Eines Tages wirst du nicht mehr lachen. So? Weil du eines Tages zu den ganz großen Gewinnern zählen wirst, ja? Kann schon sein. Ich hatte vor einigen Jahren bei einem Verkehrsunfall beide Beine verloren und wollte mir nun nach Jahren der Niedergeschlagenheit beweisen, dass ich noch immer fähig war, eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen, wenn ich es nur wirklich wollte. Meine Freunde hatten mich für verrückt erklärt, als ich ihnen sagte, dass ich Drachen fliegen lernen wollte. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Um den Flugschein zu erwerben, musste ich von diesem Berg hier ins 700 Meter tiefere Tal hinabfliegen. Klein wie Spielzeughäuschen erschienen mir die Bauernhöfe da unten. Da ich nicht, wie meine Sportkameraden, einfach den Berg hinablaufen konnte, bis der Hängegleiter vom Boden abhob, hatte ich Gummiräder unter den Drachen montiert. Vorne an der Spitze des Drachens hatte ich ein Schleppseil angebracht, das man wie bei Segelflugzeugen, ein- und ausklinken konnte. Und nun strich der Wind sanft und gleichmäßig den steil abfallenden Hang empor und wölbte das Segeltuch über mir. »Alles klar, lass mich hinaus«, rief ich schließlich meinem Fluglehrer Felix zu. Felix zog mich und den Drachen am Schleppseil den Hang hinab. Felix lief immer schneller und schon wich der Boden unter mir in die Tiefe. »Ich fliege«, schrie ich und glitt hinaus in den Wind. Könnte ein Rollstuhlfahrer tatsächlich so starten, wie du es beschreibst? Na, ich denke schon, man müsste es ausprobieren. Vor meinem inneren Auge habe ich ihn jedenfalls starten, fliegen und landen sehen. Ich will mit dir reden, Christopher. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss noch... Auf die Bank. Möglich. Nein. Du wirst von unserem Konto nicht noch mehr abheben. Und wieso nicht? Du weißt wieso. Weil es mein Geld ist und weil ich nicht will, dass du es verspielst. Dein Geld. Geerbt hast du es. Und deshalb mache ich damit, was ich will. Diesmal gewinne ich. Das habe ich schon so oft gehört. Wenn du unbedingt spielen willst, dann verspiel von mir aus die Honorare, die du für deine Schreiberei kriegst. Ich habe kein Geld mehr, das weißt du. Ich muss jetzt gehen. Bleib hier. Lass mich. Du bleibst hier und redest mit mir. Über was? Über uns. Geh mir aus dem Weg. Ich erreichte die Bank noch rechtzeitig vor Schalterschluss, nahm einen Auszahlungsschein aus dem Formularhalter und überlegte, wie viel Geld ich von dem Konto abheben sollte. Ich schaute hinüber zur Uhr, die über dem Ausgang der Schalterhalle hing, und dann zu dem Mann im glasgepanzerten Kassenhäuschen, den ich schon oft zur Hauptperson einer Kurzgeschichte machen wollte. Ich beugte mich über den Auszahlungsschein und trug die Zahl 3000 darauf ein, ging zur Kasse und ließ mir das Geld aushändigen. Ich steckte die Scheine in die Innentasche meiner Lederjacke. Taxi! Wie viel Uhr ist es? 4 Uhr früh. Glück gehabt? Rot. Schwarz. Die 7. Verloren. Gerade. Ungerade. Verloren. 3000 Mark. Ich habe 3000 Mark verloren. Würden Sie einen Moment auf mich warten? Ich muss das Fahrgeld aus der Wohnung holen. Ich lasse Ihnen so lange meinen Ausweis da. Schon gut. Holen Sie das Geld. Meine Frau hört das Klingeln nicht. Ich komme nie ins Haus rein. Haben Sie denn keinen Schlüssel? Könnte ich Ihnen das Geld morgen ins Büro bringen. Sie können als Sicherheit einen Ausweis mitnehmen. Wollen Sie nicht von einer Telefonzelle aus anrufen? Nein, nein, sie wird noch weggegangen sein. Ich werde warten. Um 4:30 Uhr morgens? Ja, das müssen Sie erledigen. Hier ist meine Adresse. Bringen Sie mir das Geld morgen vorbei. Dann haben Sie Ihren Ausweis wieder. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Haben sich aber ein feines Plätzchen ausgesucht. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ist Ihre Frau denn nicht zu Hause? Die ist für ein paar Tage zu ihren Eltern gefahren. Kommen Sie mit mir nach oben. Sie können bei mir den Schlosser anrufen, ja? Kommen Sie. Und stehen Sie doch von der kalten Steintreppe auf. Sie erkälten sich ja. Kommen Sie ins Haus. Sie hatte ihm nicht gesagt, dass sie diese Nacht nicht nach Hause kommen würde. Er sammelte kleine Steinchen unten auf der Straße auf, warf sie gegen die Fensterscheiben des Schlafzimmers und setzte sich schließlich auf die Steintreppe vor die Haustür. Christopher? Ich bin's, Mario. Gibt's was Neues? Nein. Und die Polizei? Weiß auch nicht mehr. Kein Anruf, kein Brief? Nein, gar nichts. Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe keine Ahnung, wo sie stecken könnte. Sicher meldet sich Angela bald. Ja. Darf ich dich um etwas bitten? Ja. Um was denn? Könntest du mir 1,000 Mark leihen? Könnte ich schon. Was hast du denn vor? Kann ich dir das später sagen? Brauchst du das Geld? Möglichst sofort. Was machst du denn gerade? Ich arbeite an einer Kurzgeschichte, versuche mich abzulenken. Geht's voran? Es geht voran, aber zu langsam. Und wovon handelt das Ganze? Von einer Frau. Ja? Die eines Tages spurlos verschwindet. Versuchst du auf diese Art die Geschichte mit Angela zu bewältigen? So könnte man es vielleicht sehen, ja. Na gut. Sag mir Bescheid, wenn du was Neues hörst, ja? Spielen Sie oft? Gelegentlich. Es ist genau. Also in die Spielbank bekäme mich keiner rein. Nachrichten. Wenn Sie 1000 Mark auf eine Querreihe von 6 Zahlen setzen und die Kugel fällt auf eine dieser Zahlen, dann zahlt Ihnen die Bank das 5-fache Ihres Einsatzes als Gewinn aus. 5000 Mark Gewinn? Hm. Leicht verdientes Geld. Vielleicht versuche ich eines Tages auch mal mein Glück. Da wären wir. Danke, stimmt so. Viel Glück. Ich wehrte mich gegen das Erwachen. Es war Samstag und ich musste auf den Markt, um für das Wochenende einzukaufen. Ich stand auf, schlüpfte in die Kleider, verließ die Wohnung und ging hinüber zum Markt. Ich schlenderte durch die Gassen, sog die Gerüche der Fischstände und Wurstbuden ein, begrüßte Bekannte und blieb hier und dort stehen, um ein kurzes Gespräch zu führen. Im Kiosk kaufte ich eine Zeitung, die ich später in Ruhe lesen wollte. Die Überschrift eines Artikels aber weckte meine Aufmerksamkeit. Ein Rollstuhlfahrer, der vor Jahren beide Beine verloren hatte, Flugschein erworben von einem 700 Meter hohen Berg zu einem Gleitflug ins Tal. Hallo, Christopher. Mario. Sicher gelandet. Sieh mal hier. Was hier in der Zeitung steht, sieh mal. Ein Rollstuhlfahrer ist mit einem Flugdrachen von einem 700 Meter hohen Berg ins Tal geflogen. Genau wie ich es in der Geschichte von mir beschrieben habe. Und ausgerechnet die schien mir immer irgendwie unglaubwürdig. Tja, und jetzt eilt dir auf einmal die Wirklichkeit zu Hilfe. Was ist eigentlich aus der Geschichte mit der Frau geworden? Ja, im Großen und Ganzen steht die Sache. Ich muss nur noch ein paar Details verändern. Und? Was ist mit der Frau passiert? Sie ist umgebracht worden. Der Verdacht fällt auf den Ehemann. Seltsam. Ich habe von dieser Frau geträumt. Man fand sie tot auf dem Autofriedhof. Erwürgt. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Menschen umzubringen. Wieso träumt Mario ausgerechnet, dass die Frau erwürgt worden ist? Er wusste doch gar nicht, dass ich den Mord auf diese Weise schildere. Das dass der kriegerischen Auseinandersetzung bisher 40.000 Menschen aus der Zivilbevölkerung zum Opfer fielen. Der Außenminister... Christopher Winter am Apparat. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät noch störe. Aber ich bitte Sie, Herr Winter. Das haben wir doch so vereinbart. Hm. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme an, dass Sie mich informiert hätten, wenn sich in Bezug auf meine Frau etwas Neues... Ja, aber selbstverständlich. Tut mir wirklich leid, Herr Winter. Wie gesagt, wir würden Sie umgehend davon in Kenntnis setzen, wenn bei uns ein Hinweis auf Ihre Frau einginge. Ja, natürlich. Vielen Dank. Entschuldigen Sie die Störung. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Angeklagte zählt nicht zum Kreis jener Gewalttäter, die ihr Schuldbewusstsein in Alkohol ertränken und die ihr Geständnis eines Tages versehentlich in einem Wirtshaus ausplaudern. Der Angeklagte hätte sich auch niemals selbst der Polizei ausgeliefert. Anstatt seine Tat zu gestehen, vergrub er sich in tiefes Schweigen. Um sich jedoch vom Druck seines Gewissens zu befreien, schrieb der Angeklagte eine Geschichte über einen Mann, der im Streit seine Frau erwürgte. Und wie wir ja inzwischen wissen, sehr verehrte Herren Richter, stimmt das in dieser Kurzgeschichte beschriebene Vorgehen des Täters in fast allen Punkten mit dem Vorgehen des Täters überein, der die Ehefrau des Angeklagten erwürgte. Durch die wahrheitsgetreue Schilderung des Mordes an seiner Ehefrau versuchte der Angeklagte von vornherein jeden Verdacht von seiner Person fernzuhalten. Denn niemand, so hatte er sich ausgerechnet, würde im Ernst vermuten, dass ein Mann, der seine Frau erwürgt hat, das Mordgeschehen bis ins kleinste Detail hinein als Kurzgeschichte veröffentlichen würde. Die uns hier vorliegende Kurzgeschichte ist also keineswegs das Produkt der Fantasie des Angeklagten, sondern sie ist das Mordgeständnis eines seelisch schwer kranken Mannes. Hallo? Was ist denn los? Du klingst so merkwürdig. Mario? Habe ich dich geweckt? Wie viel Uhr ist es? Schon 10 vorbei. Geht's dir nicht gut? Doch, doch, doch. Alles in Ordnung. Schon was von Angela gehört? Nein, immer noch nicht. Sag mal, du wolltest doch deine Kurzgeschichten an den Verlag schicken. Ach, du meinst wegen deinem Geld? Ja, ich hatte vor, sie heute noch zur Post zu bringen. Christopher, willst du die Geschichte von der ermordeten Frau auch wegschicken? Ja, wieso fragst du? Nein, nichts. Ich wollte es einfach nur wissen. Du sag schon. Naja, ich hatte doch diesen Traum. Du erinnerst dich. Ja, und? Als ich aufwachte, gingen mir merkwürdige Dinge durch den Kopf. Ich dachte, dass dir vielleicht alles, was du schreibst, eines Tages selbst zustoßen könnte. Dass die Wirklichkeit so wird, wie du sie entwirfst. Ich weiß, das klingt verrückt, aber... Das, worauf willst du hinaus? Schreibe nicht, dass die Frau umgebracht wird. Jedenfalls so lange nicht, bis wir etwas von Angela gehört haben. Unsinn. Was ist los mit dir? Bist du abergläubisch? In Macbeth wird der König zwar ermordet, aber deswegen stirbt er der Schauspieler nicht. Mach dir keine Sorgen, Angela wird sich bald melden. Mario hat recht, ich muss der Geschichte ein glückliches Ende geben. Es klingelte an der Wohnungstür. Er hielt den Atem an und lauschte. Es klingelte erneut. Ich mache mich nur verdächtig, wenn ich mich vor ihnen verberge, überlegte er. Er erhob sich, ging zur Tür und öffnete. Hier. Genau hier. Draußen stand seine Frau. Im verzweifelten Glanz ihrer Augen erkannte er, wie sehr sie auf seine Liebe hoffte. Ich liebe dich, sagte er und schloss sie in die Arme. Nein, ich will diese Geschichte nicht mehr verändern. Ich wusste nicht, warum ich das Manuskript nicht abschicken sollte. Da einschreiben? Ja, bitte. Den Absender. Sie haben den Absender vergessen. Junge Frau brutal erschlagen. Den Anzeiger bitte. Danke. Auf einem Autofriedhof wurde gestern die Leiche einer jungen Frau gefunden. Nach Polizeiangaben wurde die Frau erwürgt. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, hält die Polizei den Namen des Opfers noch geheim. Schon her, seit mich Angela verließ. Ich ging zur Bank, hob 3000 Mark vom Konto ab und verspielte das Geld noch in derselben Nacht am Roulette-Tisch. Gegen Morgen ließ ich mich von einem Taxifahrer nach Hause bringen. Ich hatte meine Schlüssel verloren und klingelte, aber Angela öffnete nicht. Ich besaß keinen Pfennig mehr und musste den Taxifahrer bitten, ihm das Fahrgeld am nächsten Tag ins Büro bringen zu dürfen. Schließlich setzte ich mich auf die Steintreppen vor die Haustür und wartete. Es war schon hell, als die alte Dame, die unter dem Dach wohnt, das Haus verlassen wollte und mich schlafend auf der Treppe fand. Aus der Wohnung der alten Dame rief ich den Schlosser, der mir die Wohnungstüre öffnete. Ich ging hinein und aber wenn ich es getan habe, dann sollen sie es mir auch beweisen. Etwas müssen sie für ihr Geld schon tun. Wenn ich den Hörer nicht abnehme, dann wird das bereits ein Eingeständnis meiner Schuld. Sie werden schon unterwegs sein. Ja, lieber Christopher, es wäre einiges anders gekommen, wenn du es nur gedacht und geschrieben hättest. Aber jetzt klingelt es wirklich an der Wohnungstür und in diesem offenen Moment des Schriftstellerlebens müssen wir dich verlassen. Ein uns nicht näher bekannter Autor namens Johannes Müller hat dieses stimmungsvolle Kriminalhörspiel »Das Klingeln an der Wohnungstür« geschrieben. Es war eine Produktion vom Sender Freies Berlin, SFB, aus dem Jahre 1988. Hier kommt eine kleine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie der Meinung sind, Sie wissen, wer dieser Johannes Müller war, dann schreiben Sie uns bitte, damit wir ihn auch ordentlich honorieren können. Es passiert uns immer wieder mit Archivstücken, dass einige Autoren verschwinden. Da sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und danken Ihnen im Voraus. Einige Schauspieler haben Sie sicher erkannt. Christian Brückner, Maren Kreumann, Andreas Mannkopf, Christian Rode, Vera Kluth, Viola Sauer und Peter Schlesinger waren dabei. Die Regie führte Werner Klein. Ich hoffe, Sie haben beide Fälle mit Vergnügen gehört, sowohl den konkreten, praktischen, aber dennoch tricksigen Fall in Schwartenberg, als auch den schön ineinander gewobenen Fall des schreibenden Mörders. Ich habe noch ein kleines Bonbon für Sie. Ich lasse Sie kurz hineinhorchen in unsere nächste Folge am 29.12. Da feiern wir nochmal Weihnachten und der Kommissar denkt an das Geschenk für seine Frau, bevor er sein Büro verlässt. Ich muss sehen, dass ich dieses verdammte Parfum noch kriege, das meine Frau immer haben will und das ich letztes Mal vergessen habe. Da war sie deprimiert bis Mitte Januar. Und diesmal hätte ich es beinahe schon wieder vergessen. Also, ich schaue mittags nochmal rein. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Hören Sie, Helga. Oder warum ihn Mülleimer auf einem Flugplatz interessieren. Nach Weihnachten, bitte, Helga. Ich habe einen vorläufigen Bericht ins Diktiergerät gesprochen gestern Nacht. Vielmehr heute früh um 3 als Gedächtnisstütze. Wenn Sie unbedingt wollen, hören Sie sich das mal an. Und geben Sie es dann Frau Mehl zum Abschreiben. Bis gleich. Wenn Sie Fragen haben, müssen Sie sich noch etwas gedulden. Bis dahin bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt von Clarisse Gosset. Thank you.